Max bin. Können wir beide Freunde sein? Ich rede so gern mit anderen Leuten. Ich möchte, dass du auch ein paar Freunde von mir kennenlernst. Wir werden bestimmt viel Spaß miteinander haben. Und jetzt achte mal genau auf diesen Ton. Dieser Ton erinnert dich daran, das Buch auf Seite 1 aufzuschlagen. Jedes Mal, wenn du den Ton hörst. Blätterst du um, ja? Das ist ein Bild von Grubby. Er ist schon seit langem ein guter Freund von mir. Begrüß mal unseren neuen Freund, Grubby. Oh, hallo. Wie geht's? Hm? Denk daran. Umblättern. Hey, Grubby. Kannst du dich noch an dieses Lied erinnern? Na klar kann ich das. Dein Freund, möchte ich so gerne sein. Dein Freund, weil ich dich mag, drum sag nicht nein. Mein Freund, nimm mich doch bitte so. Mein Freund, denn ich bin nett zu dir, sei nett zu mir. Freundschaft ist ein schönes Wort, das voller Liebe ist. Freund ist jemand, den du magst, bei dem du gerne bist. Dein Freund, möchte ich so gerne sein. Dein Freund, weil ich dich mag, drum sag nicht nein. Ist doch klar, Grubby. Mein Freund, nenn mich doch bitte so. Freund, denn ich bin nett zu dir, sei nett zu mir. Freunden hilft man immer gern, wenn sie in Nöten sind. Deine Freunde helfen dir, wenn du sie brauchst, mein liebes Kind. Dafür sind Freunde ja da. Festgestellt, dass Gimmick sogar ein ganz toller Erfinder ist. Naja, toll ist vielleicht übertrieben. Sagen wir mal, ich bin ein fantastischer Erfinder. Wir haben auch gemerkt, dass Gimmick bescheiden ist. Wir haben Gimmick erzählt, dass wir unterwegs sind, um einen Schatz zu finden. Er sagte, dass uns eine seiner neuesten Erfindungen dabei sehr nützlich sein könnte. Ruby und ich waren natürlich neugierig darauf. So sind wir zu Gimmicks Haus gegangen, um uns diese neue Erfindung mal anzusehen. Ah ja, hier ist es. Ich nenne es Luftschiff. Das sieht aus wie ein Boot. Naja, ehrlich gesagt, es sollte eigentlich auch ein Boot werden. Aber dann ist mir eingefallen, dass es hier in der Nähe ja gar kein Wasser gibt. Nein, Wasser gibt's hier wirklich nicht. Stimmt, für ein Boot ist es immer gut, wenn Wasser in der Nähe ist. Na eben, genau das Gleiche habe ich mir auch überlegt. Aber dann hatte ich diese Idee, wenn ein Boot auf dem Wasser schwimmen kann, dann müsste es auf der Luft doch aufklappen. Natürlich nur, wenn die Luft heiß ist. Gimmick hat erklärt, dass man heiße Luft in einen riesigen Luftsack unter dem Schiff pumpen muss und die heiße Luft dann nach oben steigt und das Schiff vom Boden abhebt. Das hörte sich ja ganz logisch an, aber irgendwas schien nicht ganz in Ordnung zu sein. Teddy, irgendetwas scheint nicht ganz in Ordnung zu sein. Als sich der Luftsack mit heißer Luft füllte, hob das Schiff vom Boden ab. Hey, Teddy, es funktioniert. Na also, genau wie ich es mir vorgestellt habe. Seht zu, dass alle Halteleinen fest sind. Alle Mann an Bord! Das Schiff hob ab und Booten Gimmick war ganz entzückt über seine neue Erfindung. Aber irgendwie schien immer noch irgendwas nicht ganz in Ordnung zu sein. Weißt du, was das war? Teddy? Irgendwas ist immer noch nicht in Ordnung. Ich glaube auch zu wissen, was es ist. Oh! Hey, wir kippen um. Pass auf, Globby. Oh! Das Luftschiff ist umgekippt und dann abgestürzt. Anscheinend hat irgendetwas nicht ganz geklappt. Ach, wirklich? Vielleicht wollte der heiße Luftsack versuchen, unter dem Schiff wegzuschlüpfen. Ja, Grubby, das könnte schon sein. Grubby hatte ganz recht. Hast du zufällig schon geahnt, was passieren würde? Uns ist klar geworden, dass die heiße Luft das Schiff nach oben ziehen und nicht drücken würde. Das heißt also, das Schiff musste an Seilen hängen, die am Luftsack befestigt sind. Stimmt, Teddy. Und als wir das gemacht hatten, klappte alles ganz prima. Naja, auf jeden Fall so ungefähr. Weißt du, wir konnten das Schiff zwar nach oben und unten bewegen, aber wir konnten es nicht besonders gut steuern. Genauer gesagt, wir sind in einem Baum stecken geblieben. Auf einmal hörten wir ein ganz zartes Stimmchen. Was macht ihr denn in meinem Baum? Wer war denn das? Ich war das. Und ich sag's nochmal. Was macht ihr denn in meinem Baum? Wir merkten dann, dass das Stimmchen von einer winzigen fliegenden Dame kam. Hey, guck mal. Was ist denn das? Ich bin eine Waldelfe. Quatsch. Sowas wie Waldelfe gibt's doch gar nicht. Ach so. Und die Luftsäcke, die in meinem Baum hängen bleiben, die gibt's von uns nicht. Und trotzdem ist da einer, so groß wie die ganze Welt. Sie war ein echtes Waldelfchen, nicht größer als ein Vogel und sehr hübsch. Also, was ist jetzt mit diesem großen... Oh, ist es nicht wirklich hübsch? Oh ja, ganz ehrlich. Du bist ja süß. Wie heißt du eigentlich? Also, ich bin Teddy Ruxpin und das ist Grubby. Und das ist Newton Gimmick. Wie geht's? Und euch? Gut. Ich heiße Leota. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Und es tut mir leid, dass wir deinen Baum beschädigt haben. Ach, das macht nichts. Kann ich euch irgendwie helfen? Naja. nicht so recht. Ihr kennt doch wohl die einfachen Grundregeln der Aerodynamik, oder? Leota hat uns gezeigt, wie wir wieder aus dem Baum rauskommen konnten. Und dann gab sie uns ein paar gute Tipps, um unser Luftschiff zu lenken. Damit euer Luftschiff in eine bestimmte Richtung fliegt, müsst ihr jedes Mal auf der entgegengesetzten Seite eine Kraft einsetzen. Ja, mit diesem großen handbetriebenen Propeller. Und dann müsst ihr natürlich etwas über den Wind wissen und über die verschiedenen Aspekte der Navigation. Naja, zuerst klang das alles schrecklich kompliziert. Aber Leota ist ihr ganzes Leben lang geflogen und wusste genau, was wir zu tun hatten, damit das Luftschiff funktioniert. Und so flog das Luftschiff schließlich einwandfrei. Wir sagten Leota auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss, Wiedersehen. Und dann waren wir wieder auf unserem Weg nach Grundo, auf der Suche nach Abenteuern und vielleicht um einen Schatz zu finden. Grubby und ich hatten zwei neue Freunde gefunden. Newton Gimmick und Leota die Waldelfe. Und ich glaube, wir fingen an zu verstehen, dass der Schatz nicht das Wichtigste war. Das Wichtigste sind die Menschen, die wir kennenlernen und die neuen Dinge, die wir unterwegs entdecken. Komm und entdeck doch die Welt mit mir. Es gibt überall so viel zu sehen und das zeig ich dir. So komm und entdeck doch die Welt mit mir. Junge, Junge. Warum verliert der Baum sein Laub? Was macht die Bienen so verrückt? Warum sind manche riesig groß? Andere winzig klein. Was ist denn nur im Winter los? Woraus macht man Wein? Wieso fliegt denn mein Lieblingsball so gern in jeden Baum? Und wenn ich über meine Füße fall, wieso tut mir das Knie so weh? Haha, hab ich nie drüber nachgedacht. Komm und entdeck doch die Welt mit mir. Es gibt überall so viel zu sehen und das zeig ich dir. So komm und entdeck doch die Welt mit mir. Glaubst du, dass ein Schneemann weiß, was geschieht, wenn die Sonne scheint? Glaubst du, die Enten haben Zehen? Und warum kann ein Fisch nicht gehen? Warum lieg ich so gern im Gras? Tschüss! Niesen, was ist das? Wo fliegt ein Ballon hin? In der Luft. Und Pilze wachsen über Nacht. Ein Baum, der braucht doch jahrelang. Frag mich nicht. Okay. Komm und entdeck doch die Welt mit mir. Es gibt überall so viel zu sehen und das zeig ich dir. So komm und entdeck doch die Welt mit mir. Komm, Daddy, gehen wir. Eine Welt voller Wunder wartet da auf dich und mich. Komm und entdeck doch